Sei standhaft gegenüber dem Urteil deines Herrn, gewiss, du bist ja vor unseren Augen, und lobpreise deinen Herrn, wenn du aufstehst.